es ist, als wäre ich nichts. Ich bin und dein Körper verströmt süßlichen Schlaf. Die Wucht deiner Lust ist auch meine gewesen. Die Wucht unserer Lust köpfte den Verstand. Ich bin und es ist, als wäre ich nichts. Die Nacht bereist nur den einen Gedanken. Was wäre, wenn alles anders ist? Was wäre, wenn du kein Gekreuzigter und ich keiner aus dem Morgenland? Ich bin und du bist. Mein Körper atmet nicht nach Verrat. Die Wucht deiner Lust ist auch meine gewesen. Das fühle ich aus mir, dein Ejakulat. Ich bin mein Traum vom Fliegen. Ich bin mein Traum vom Fliegen. Ich bin mein Traum vom Fliegen. Ich bin mein Traum vom Fliegen. Ich bin mein Traum vom Fliegen. Ich bin mein Traum vom Fliegen. Ich bin mein Traum vom Fliegen. Ich bin mein Traum vom Fliegen. Ich bin und es ist, als wäre ich nichts. Ich bin und dein Körper verströmt süßlichen Schlaf. Die Wucht deiner Lust ist auch meine gewesen. Die Wucht unserer Lust köpfte den Verstand. Was wäre, wenn du kein Gekreuzigter und ich